mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Herr Königstöchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an, Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das wandern,